Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 15. Kapitel. Was war inzwischen am anderen Ufer geschehen? Der Erzbischof zelebrierte wie gewöhnlich die Abendmesse und ahnte nicht, dass inzwischen am Nebenaltar ein Diebstahl ausgeführt wurde. Unser Engländer Jakov Jakovlewitsch, der mit seiner Erlaubnis an diesem Altar stand, stahl den Engel und schickte ihn, wie er es geplant hatte, mit seinem Mantel hinaus, wo Luca mit ihm davoneilte. Der alte Maroi blieb seinen Worten getreu vor dem gleichen Fenster stehen und wartete bis zur letzten Minute. Kehrte Luca nicht zurück, so würde er, gleich nachdem sich der Engländer zurückgezogen hätte, das Fenster einschlagen und mit der Brechstange und dem Meißel wie ein wirklicher Dieb durch das Fenster in die Kirche steigen. Der Engländer wendet kein Auge von ihm und sieht, wie der alte Maroi gehorsam und seinem Versprechen getreu dasteht und ihm zunickt, wenn er das Gesicht des Engländers dem Fenster zugewendet erblickt, als ob er sagen wollte: Hier bin ich, der verantwortliche Dieb. So beweisen sie einander ihren Edelmut und keiner will dem anderen gestatten, ihm im gegenseitigen Vertrauen zu übertreffen. Aber zu ihrer beider Glauben gesellt sich noch ein dritter, stärkerer, von dessen Wirken sie doch nichts wissen. Als der letzte Glockenschlag der Nachtmesse verklungen war, öffnete der Engländer leise das Klappfenster, damit der alte Maroi hereinsteige und war schon im Begriff, sich zurückzuziehen. Als er plötzlich bemerkte, dass sich der alte Maroi abgewendet hatte, ihn nicht mehr ansah, sondern gespannt nach dem Flusse hinüberschaute und in einem Fort wiederholte: Hilf ihm Gott herüber, hilf ihm Gott herüber, hilf ihm Gott herüber. Dann sprang er plötzlich auf, tanzte wie betrunken und schrie: Gott hat ihm herübergeholfen, Gott hat ihm herübergeholfen. Jakov Jakovlewitsch geriet in helle Verzweiflung und dachte: Jetzt ist es zu Ende. Der dumme Alte ist verrückt geworden. Ich bin verloren. Da sieht er auf einmal, wie Maroi den Luca umarmt. Der alte Maroi stammelt: Ich habe geschaut, wie du mit der Laterne über die Ketten gingst. Luca erwidert: Ich hatte keine Laterne dabei. Woher kam das Leuchten? Ich weiß nicht, ich habe kein Leuchten gesehen. Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte, und weiß nicht einmal, wie ich rübergekommen und nicht gefallen bin. Das waren Engel. Ich habe sie gesehen, und darum überlebe ich diesen Tag nicht und sterbe noch heute. Luca aber hatte keine Zeit, viel zu reden, und so antwortete er dem Alten nicht, sondern reichte dem Engel dabei die Ikonen durch das Fenster. Der nimmt sie und fragt: Warum ist kein Siegel darauf? Luca fragt: Wieso ist keines? Ja, es ist keines. Da bekreuzigt sich Luca und sagt: Nun ist es aus. Jetzt ist keine Zeit, es auszubessern. Dieses Wunder hat der Engel der herrschenden Kirche vollbracht. Und ich weiß weshalb. Damit stürzt Luca in die Kirche, drängt sich in den Altarraum, wo man den Erzbischof eben entkleidet, wirft sich ihm zu Füßen und spricht: Ich bin ein Gotteslästerer und das habe ich getan. Und erzählt ihm alles. Nun befehlen sie, dass er mich in Ketten legt und ins Gefängnis abführt. Der Bischof hört voll Würde alles an und antwortet: Durch Betrug habt ihr das Siegel von eurem Engel genommen. Unser Engel hat es selbst von sich genommen und dich hergeführt. Luca erwidert: Ich sehe es, Eminenz, und erbebe. Befehlen Sie nur rasch, dass er mich dem Strafgericht überliefert. Aber der Erzbischof antwortet in vergebendem Tone: Kraft der mir von Gott vergebenen Gewalt vergebe ich dir und spreche dich los. Bereite dich vor, morgen Christi allerreinsten Leib zu empfangen. Nun und weiter, meine werten Herren, glaube ich, dass ich Ihnen nichts mehr zu erzählen habe. Luca Grillow und der alte Maroi kehrten am nächsten Morgen zurück und sagten: Väter und Brüder, wir haben die Herrlichkeit des Engels der herrschenden Kirche gesehen, die Vorsehung Gottes über ihr und die Güte ihres Hierarchen. Wir sind selbst von ihm mit dem heiligen Öl gesalbt worden und haben heute bei der Messe den Leib und das Blut des Erlösers empfangen. Ich trug in mir schon lange, seit dem Besuch beim Stare Spamwa, das Verlangen, mich im Geiste mit ganz Russland zu vereinigen, und rief: Und wir gehen mit dir, Onkel Luca. Und so versammelten wir uns alle zu einer Herde, wie Schäflein unter einem Hirten, und hatten kaum begriffen, wozu und wohin der versiegelte Engel uns alle geführt hatte, warum seine Wege zu Beginn verworren waren und wie er sich dann der Menschenliebe willen entziegelte, die sich in jener schrecklichen Nacht offenbarte. Ende des 15. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.